Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Bootsausflug. Ich saß in meinem Büro und kaute an einem Bleistift herum. Eigentlich hatte ich Hunger, war aber zu träge, um nach unten zu gehen und mir ein Sandwich zu kaufen. Ich machte mir schließlich eine große Kanne Kaffee und stellte mir dazu einen schönen, süßen Kuchen vor. Und tatsächlich ging die Tür auf, doch einen Kuchen konnte ich leider nicht entdecken. Ich esse keine Kuchen, viel zu süß und viel zu viel Kalorien. Im Sommer esse ich nur Salat. Das hält schlank und ist gut für die Verdauung. Ich muss eine ganze Menge verdauen können. Da hilft nur regelmäßiges Training. Möchten Sie mit mir essen gehen? Ich möchte, dass Sie meine Schwester suchen. Ist die auch nur Salat? Nein, aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, können Sie ruhig mir überlassen. Meine Schwester ist von einem Bootsausflug nicht mehr zurückgekehrt. Ist das Boot gekentert? Nein, sie war mit ein paar Berufskollegen unterwegs. Die kamen alle wieder zurück, nur Tanja nicht. Und was sagen die Kollegen dazu? Sie behaupten, dass Tanja sich von der Gruppe absetzte, vom Boot wegschwamm und nicht mehr zurückkehrte. Und Sie glauben das nicht? Ich befürchte, dass Tanja etwas zugestoßen ist und dass die anderen, die mit ihr im Boot saßen, nicht die Wahrheit sagen. Wie ich schon sagte, mein Magen knurrt und ist nicht wählerisch. Ich kann Ihnen 1000 Franken geben. Das ist nicht schlecht für den Anfang. Soll ich Ihnen auch noch etwas Salat vorbeibringen lassen? Danke, aber ich besitze keine Haustiere. Ich möchte, dass Sie die Wahrheit ans Licht bringen, egal wie schrecklich sie auch sein mag. Ich kann einiges ertragen. Ich bin Krankenschwester. Ich lächelte und sie fragte mich nach meinen Beschwerden. Mein Magen knurrte unüberhörbar und schlug sie in die Flucht. Auf dem Weg ins Polizeipräsidium aß ich einen Hamburger. Er schmeckte so frisch, wie der Polizist aussah, der mir wenig später gegenüberstand. Tanja Ulmer, sagten Sie. Der Name kommt mir bekannt vor. Hat die Dame einen Schönheitswettbewerb gewonnen? Vielleicht als schönste Vermisste des Jahres. Sie ist abgetaucht und alle warten darauf, dass sie wieder auftaucht. Tot oder lebendig. Ach so, Tanja Ulmer. Tragische Sache. Hat sich vermutlich als Schwimmerin zu viel zugemutet. Ein Badenkrampf genügt und schon kommt man in Schwierigkeiten. Ich bin vor ein paar Jahren beinahe in meiner Badewanne ertrunken. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig an meine Ente festklammern. Ich habe Gerüchte gehört, dass die anderen Leute im Boot nicht die ganze Wahrheit gesagt haben sollen. Was für andere Leute? Ich war allein in der Badewanne. Ich rede von Tanja Ulmer und nicht von ihrem Fußpilz. Wir haben tagelang nach ihr gesucht. Mehr können wir den Steuerzahlern nicht zumuten. Sie wollte angeblich zu einer kleinen Insel schwimmen und dort nackt baden. Wir haben aber auch keinen Badeanzug gefunden, obwohl sie einen anhatte im Boot. Tanja Ulmer arbeitete bei einer Immobilienfirma. Sie war zusammen mit 4 Kollegen zu der Bootsfahrt aufgebrochen. Einer der Kollegen wurde seekrank und kotzte das Boot voll, ehe man ihn nach Hause schickte. Die anderen beiden waren Frau Heumann und Herr Berger, der den Ausflug organisiert hatte. Berger empfing mich in seinem großzügigen Büro. Sie müssen entschuldigen, aber ich bin noch nicht eingerichtet. Ich habe dieses Büro erst vor ein paar Tagen bezogen. Zuerst hat man mir gekündigt und jetzt kriege ich dieses Büro. Ist das nicht schön? Weshalb hat man Ihnen gekündigt? Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Mir geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Und Sie? Sind Sie der neue Sachbearbeiter? Nein, danke. Ich suche nach der vermissten Tanja Ulmer. Ach so. Ja, das ist eine traurige Sache. Sie haben den Bootsausflug organisiert. Aber ich bin nicht schuld an Ihrem Verschwinden. Ich habe weder fahrlässig noch sonst wie falsch gehandelt. Mir können Sie nichts anhängen. Ich will Ihnen nichts anhängen, ich will nur die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit ist ganz einfach, Tanja Ulmer ist verschwunden und mir geht es gut. Ursache und Wirkung, oder was? Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Aber soll ich trauern, wenn ich mich innerlich wie ein frisch geschlüpftes Küken fühle? Er drehte sich um, ging zum Fenster und öffnete einen der Kartons, die herumstanden. Ich ging in den Flur und traf auf Frau Heumann, die ebenfalls einen fröhlichen Eindruck hinterließ. Ja, ich bin fröhlich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Tun Sie das, aber fassen Sie mich nicht an. Seit Jahren suche ich eine schöne große Wohnung, die nicht teuer ist. Und jetzt habe ich eine bekommen. 150 Quadratmeter mit Terrasse für 600 Franken. Donnerwetter! Und in welchem afrikanischen Staat wurden Sie, finde ich? Hoch über der Stadt. Mit einmaligem Panoramablick über den See. Ist das nicht toll? Hat es da oben auch Büros? 100 Quadratmeter mit fließendem Whisky für 100 Franken könnten mich schon reizen. Da ist leider nichts zu machen. Hat man Sie auch entlassen und jetzt wieder eingestellt? Mich doch nicht. Nur Berger wollte man loswerden. Und jetzt hat man ihn zum Direktor für kulturelle Angelegenheiten befördert. Kulturelle Angelegenheiten? Ich dachte, das sei eine Immobilienfirma. Mhm, ist es auch. Aber ein bisschen Kultur kann ja nicht schaden. Apropos Schaden, je weniger Berger zu tun hat, umso besser für alle. Auch sie konnte oder wollte mir nicht mehr sagen über die verhängnisvolle Bootsfahrt. Ich setzte mich auf einen Stuhl und stellte mir vor, wieder einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen. Schweiß drang mir aus allen Poren und mein Herz klopfte wild. Eine Frau erlöste mich aus meinem schrecklichen Tagtraum. Sind Sie Polizist? Nur wenn ich schlecht träume. Es wäre an der Zeit, dass hier jemand endlich zum Rechten sieht. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Allerhand. Schließlich hat unser eins zwei intakte Augen. Seit die Tanja Ulmer verschwunden ist, geht in diesem Betrieb das Glück um. Entlassene werden zu Direktoren befördert, Mitarbeiterinnen erhalten Wohnungen, praktisch geschenkt. Und was haben Sie gekriegt? Natürlich nichts. Ich war ja auch nicht auf dem Boot. Das hört sich nach einem schrecklichen Verdacht an. Wenn jemand verschwindet und es so aussieht, als würden ein paar Leute davon profitieren, was soll man da schon für einen Verdacht haben? Ich sage nur eines, Mord. Das Wort kenne ich von irgendwoher. Das sollten Sie auch. Gemeinsam werden wir den Fall lösen. Ich kenne den Betrieb und Sie können mit einer Schusswaffe umgehen. Das können Sie doch, oder? Ich lächelte und klopfte auf meine Jacke. Der Flachmann klang zwar nicht ganz wie eine Magnum, aber die wird heutzutage sowieso eiskalt gegessen statt abgefeuert. Frau Fink, so hieß die Dame mit dem Verdacht, wich nicht mehr von meiner Seite, bis ich ihr einen Schluck Whisky anbot. Sie leerte die kleine Flasche und winkte mir beim Abschied fröhlich zu. Ich lud meine Klientin zu einer kräftigen Tasse Kaffee ein, doch sie trank nur lustlos ein Glas Wasser und wollte danach unbedingt runter zum See fahren. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich keinen Taucheranzug dabei hatte und auch sonst eher dem Typus Landratte angehörte. Sie bestand trotzdem darauf, mit mir zu rudern. Das ist doch eindeutig. Entweder werden die beiden für ihr Schweigen bezahlt oder sie wurden selbst aktiv und erpressen jemanden. Außer den beiden und ihrer Schwester war nur noch einer im Boot und dem wurde so übel, dass er umkehrte. Vielleicht ist bei der Firma etwas faul und Tanja hat das mitgekriegt und wollte zur Polizei gehen. Und ihre Arbeitskollegen haben sie gemeinsam umgebracht. Noch steht nicht fest, dass ihre Schwester tot ist. Ich mache mir keine Illusionen. Wenn ich nur wüsste, was Tanja mir mitteilen wollte. Sie hat sie angerufen. Sie war ganz aufgeregt und hat mir auf den Beantworter gesprochen. Das war am Abend vor dem Ausflug. Ich hatte Migräne und nahm den Hörer nicht ab. Wenn ich Migräne habe, bin ich wie gelähmt. Vielleicht liegt das an dem vielen Salat, den Sie essen. Meine Ernährung geht Sie nichts an. Ich möchte in 20 Jahren nicht so aussehen wie Sie. Oh, es hat auch keinen Sinn, sich Mühe zu geben. Daran sind schon andere gescheitert. Wie viel muss ich Ihnen zahlen, damit Sie mehr tun, als Sprüche zu reißen? Machen Sie einen Vorschlag und ich sage ja. Etwas anderes kann ich mir nicht leisten. Ihr Vorschlag war bescheiden, doch Bescheidenheit ist schließlich eine Tugend. Und da will unser eins nicht meckern. Bei der Polizei ging es ebenfalls bescheiden zu und her. Die Immobilienfirma Habermann gilt als seriös. Ich habe selbst vor vielen Jahren in einer Wohnung, die Habermann gehörte, gewohnt, Maloney. Habermann hat noch jede Immobilienkrise überstanden. Und auch jeden noch so unerträglichen Mieter. Polizisten gehören zu den angenehmsten Mietern, Maloney. Nicht umsonst steht manchmal in den Anzeigen, Nichtraucher und Polizisten bevorzugt. Das habe ich noch nie gelesen. Meist steht nur Haustiere verboten. Hat das auch etwas mit Polizisten zu tun? Was wollen Sie eigentlich von diesem Habermann? Tanja Ulmer arbeitet für ihn. Schon wieder dieser Name. Haben Sie eigentlich nichts Gescheiteres zu tun, als Leichen nachzujagen? Wurde sie etwa gefunden? Nein, aber wer ins Wasser geht, taucht eines Tages auch wieder auf. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Auf dem Internet gibt es jetzt nämlich interaktive Kreuzworträtsel. Wenn man etwas Falsches eintippt, stürzt der Computer ab. Und Sie legen natürlich jeden Computer Alarm. Die Polizei ist auf der Höhe der Zeit, Maloli. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie können ja nicht mal eine Festplatte von einer Schlachtplatte unterscheiden. Ich aber weiß, dass jede CD nach Rom führt. Habermann Junior, der die Immobilienfirma vor 3 Jahren von seinem verstorbenen Vater übernommen hatte, war in seinem Büro gleich von mehreren Computern umgeben, die aber allesamt ausgeschaltet waren. Dafür lagen überall Zettel herum, auf denen seltsame Zeilen standen. Ja, ich brauche das einfach. Bin ein Künstler, kein Geschäftsmann. Seit 15 Jahren schreibe ich an einem revolutionären Musical. Es wird das erste Musical sein, das gänzlich ohne Musik auskommt. Gesprochen wird auch nicht. Alles nur gespielt. Ist das nicht schön? Und das Stück handelt von einer jungen Frau, die bei einer Bootsfahrt verschwindet und nie wieder auftaucht? Nein. Nein, es sind die ewigen Themen, die mich interessieren. Liebe, Hass, Geburt, Tod, Einsamkeit und Steuerhinterziehung. Und wer soll sich sowas ansehen? Das ist eine Frage, die sich täglich Millionen Menschen vor dem Fernseher stellen und stillschweigend auch gleich beantworten. Alles hat Erfolg, wenn man es erfolgreich verpackt. Sie sollten sich auch ein wenig besser verpacken. Danke, aber ich bleibe lieber erfolglos und schreibe dafür keine Musicals. Mich interessiert das Verschwinden von Tanja Ulmer. Ja, das sagten Sie schon. Leider taugt diese Geschichte nur für ein billiges Fernsehspiel. Und wie geht die Geschichte? Frau will sich und allen anderen etwas beweisen und ertrinkt dabei. Und was für eine Rolle spielen Sie in dieser Geschichte? Gar keine. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein neues Büro besorgen. Schön und hell und groß und sauber und garantiert billiger als alles, was Sie bis jetzt bewohnt haben. Mit Terrasse und einem Gratis-Klienten pro Woche. Warum nicht? Sie könnten für uns arbeiten. Ich könnte Sie zum Direktor für detektivische Angelegenheiten machen. Und das nur, damit ich keine weiteren Fragen stelle. Eine Immobilienfirma lebt vom guten Ruf. Kriminalistische Ermittlungen können diesen guten Ruf zerstören. Tanja Ulmer ist verunfallt. Damit können alle leben. Ist es nicht so? Ich verließ das Gebäude und traf vor dem Gebäude auf Frau Fink, die mich in ihr Auto lockte. Nachdem sie einen großen Schluck Whisky geschluckt hatte, fuhr sie mich in ein stilles Apartment. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich müde war. Doch sie zeigte auf eine junge Frau, die mich sogleich mit ihren blauen Augen fixierte. Das ist Frau Heim. Sie hat eine Weile für uns gearbeitet und ist mit Tanja befreundet. So ist es. Habermann hat mir einen neuen Job angeboten, eine Direktionsstelle. Donnerwetter! Bald wird seine Firma nur noch aus Direktoren und Direktorinnen bestehen. Und das hat seine Gründe, nicht wahr? Allerdings. Wenn nämlich die Polizei erfährt, was ich weiß, dann steckt Habermann in der Scheiße. Und genau das möchten Sie. Tanja ist tot. Man hat sie vor ein paar Stunden gefunden. Ihre Mutter hat mich angerufen. Wo hat man Tanja Ulmer gefunden? Unten am Fluss. Es sieht so aus, als sei sie von hinten erschlagen worden. Tanja hatte ein Verhältnis mit Habermann. Sie traf sich mit ihm in meinem Apartment. Er wusste nicht, dass es meine Wohnung ist. Tanja sagte mir, dass es ein junger Mann sei, verheiratet. Doch eines Tages sah ich sie mit Habermann, wie sie beide dieses Apartment verließen. Ich bin nicht oft hier, wohne eigentlich in Basel. Deshalb stellte ich dieses Apartment Tanja zur Verfügung. Habermanns Frau hat von den Seitensprüngen erfahren und ist aus der ehrlichen Wohnung ausgezogen. Sie lebt zurzeit in Paris und hat die Scheidung eingereicht. Und diese Scheidung wollte Habermann verhindern. So ist es. Seine Frau hat ihm mit 1 Million aus der Patsche geholfen. Seine Firma wäre sonst pleite. Sie müssen Habermann überführen. Die Polizei schläft. Nur wir sind wachsam. Ich gähnte und fuhr zurück in mein Büro. Meine Klientin hatte die schlechte Nachricht bereits erfahren. Sie wirkte gefasst, regte sich aber gewaltig auf, als ich ihr vom Liebesverhältnis zwischen Habermann und ihrer Schwester berichtete. Auch sie bat mich inständig darum, Habermann zu überführen. In der Firma Habermann tat man das, was in solchen Betrieben üblich ist und die Amerikaner mit Business as usual umschreiben. Im Büro des Direktors für kulturelle Angelegenheiten herrschte emsige Betriebsamkeit. Frau Heumann blätterte in einer Frauenzeitschrift und Herr Berger starrte an die weiße Decke. Frau Fink gefiel das ganz und gar nicht. Das ist eine Zumutung. Sie haben heute schon 2750 Kopien gemacht und alle wieder weggeschmissen. Ich wollte Frau Heumann beweisen, dass eine Packung Toner nicht einmal für 3000 Kopien reicht. Und er hat recht gehabt. Natürlich. Schließlich habe ich den Test bereits dreimal gemacht. Und was ist mit den Kugelschreibern, die Sie zertreten haben? Ich habe 450 Stück eingesammelt. Ich habe mit ihm gewettet, dass er nicht einmal 500 in einer Stunde zertreten kann. Und sie hat recht gehabt. Natürlich. Schließlich habe ich den Test bereits dreimal gemacht. Die beiden bringen mich um den Verstand. Um was geht es hier eigentlich? Möchten Sie Frau Fink aus dem Betrieb mobben? Nein, nein, nein, nein, wir doch nicht. Nein. Jeder Betrieb braucht sein Faktotum. Genau. Wir amüsieren uns köstlich über Frau Fink. Sie verschwenden Papier und Kugelschreiber und Sie telefonieren stundenlang ins Ausland. Sie ruinieren den Betrieb. Und was sagt Habermann dazu? Was soll er schon sagen? Wir machen sowieso, was wir wollen. Ist es nicht so? Genau. Wetten, dass du nicht gleichzeitig 5 Ferngespräche führen kannst? Wette angenommen. Jetzt reicht es. Ich kriege einen Infarkt. Tun Sie das nicht, sonst steigen die Krankenkassenprämien schon wieder an. Der Tod von Tanja Ulmer scheint Sie nicht sehr zu berühren. Oh doch, das tut er. Wir sind erschüttert. Aber darf man angesichts des Todes keine Wetten mehr abschließen? Sie sind pietätlos. Komm, lass uns ein bisschen auf dem Computer spielen. Oh ja, ein Ballerspiel, das tut jetzt gut. Vielleicht sollten Sie bedenken, dass die meisten Gefängniszellen nicht mit Computern ausgerüstet sind. Na und? Es gibt dort auch keine Kopiergeräte und nur ganz wenige Kugelschreiber. Er will uns drohen, das ist doch lächerlich. Mittlerweile wissen alle, dass Habermann etwas mit Tanja hatte. Die Wahrheit drängt ans Licht. Ich hatte auch etwas mit Habermann. Bin ich deshalb jetzt etwa tot? Tanja drohte Habermann, seiner Frau von der Affäre zu berichten. Seine Frau wusste schon längst davon. Deshalb ist sie doch ausgezogen. Es gibt weit und breit kein Motiv. Und weshalb wurden Sie von Habermann befördert? Weil ich unersättlich bin. Ich meine, unersetzlich bin. Das bin ich doch, oder? Du und ich. Wir beide sind unersetzlich. Frau Fink verließ wutentbrannt den Raum und ich folgte ihr. Wir gelangten gemeinsam in Habermanns Büro. Dieser war gerade damit beschäftigt, die Fragen eines Mannes zu beantworten, der zu den überflüssigsten Beamten der Stadt gehörte. Diese Frau hier behauptet, dass sie Tanja Ulmer umgebracht haben. Oh, wird viel behauptet heutzutage. Die einen hatten ein Verhältnis mit Mr. Schweiz, die anderen mit Tanja Ulmer. So what, sag ich da nur. Tanja hat mich verführt, daraus mache ich kein Geheimnis. Sie hat meine Ehe beinahe zerstört. Aber eben nur beinahe. Sie haben sie umgebracht und ihrer Frau vorgelogen, dass sie ihr den Laufpass gegeben hätten. Genau so muss es gewesen sein. Ist das Ihre neue Klientin, Maloney? Sie sieht krank und gebrechlich aus. Ich hoffe, Sie haben einen genügend hohen Vorschuss verlangt. Werden Sie nicht unverschämt, Sie Beamter, Sie! Sagen Sie, was soll das? Kann ich jetzt vielleicht wieder in Ruhe arbeiten? Im Übrigen wollte Tanja das Kind nicht. Sie fragte mich, ob ich ihr einen Arzt empfehlen könne. Was für ein Kind? Tanja war schwanger? Das glaube ich nicht. Ich kann Sie beruhigen. Die Tote war nicht schwanger. Das habe ich einwandfrei... Wir haben das einwandfrei festgestellt. Herr Habermann aber glaubt, dass sie schwanger war. Woran das wohl liegen mag? Na, sie hat es mir gesagt. Ganz nebenbei, ich bin schwanger, hat sie gesagt, aber ich will das Kind nicht. Das hätte sie nie und nimmer gesagt. Tanja war gegen Abtreibung. Weshalb verhaften Sie Habermann nicht? Wo haben Sie Ihre Handschellen? Muss ich denn alles alleine machen? Sie machen gar nichts. Im Namen der Handschellen, Sie sind verhaftet. Ja, aber warum, weshalb, wieso? Tanja hat Sie angelogen. Sie hat Sie vermutlich erpresst. Sagte Ihnen, dass Sie schwanger sei. Und da haben Sie durchgedreht. Ich war nicht auf dem Bootsausflug. Vergessen Sie das etwa? Er lügt. Er hat sich mit Tanja getroffen, deshalb wollte sie weg vom Boot auf die Insel. Genau. Berger und Heumann müssen beobachtet haben, wie er Tanja ermordet hat. Deshalb hat er die beiden zum Nichtstun befördert. Das verstehe ich nicht. Sind Berger und Heumann etwa auch tot? Schön der Reihe nach. Habermann hat Tanja Ulmer ins Jenseits befördert, weil sie ihm gesagt hat, dass er schwanger ist und sie seine Frau ausziehen würde, wenn Heumann nach Paris geht. Berger aber war auf dem Boot und das war voll. Und als die Leiche auftauchte, wurde Berger vom Boot zum Direktor befördert und Frau Heumann ist gar nicht schwanger, das leuchtet doch ein, oder? Und das haben Sie ganz alleine durcheinander gebracht. Jedes Mal, wenn er zu denken beginnt, sprühen die Funken. Das ist bei Kurzschluss so üblich. Ich werde nichts gestehen. Nicht ohne meinen Anwalt. Ich würde ihm am liebsten die Augen auskratzen. Niemand hinderte sie daran. Doch sie zögerte, weil sie befürchtete, dabei einen Nagel abzubrechen. Habermann leugnete weiter, landete aber trotzdem im Knast. Die Aussage des Polizisten vor Gericht sorgte für Heiterkeit. Mich lud man nicht vor und meine Klientin ließ sich auch nicht mehr bei mir blicken. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, weiter trinken. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Bootsausflug.